Sunshine von Dr. Motte, dem Begründer der Love Parade und Westbam, einer der bekanntesten Berliner DJs. Berlin und Techno sind also untrennbar verbunden und in dieser Stadt hat man zum ersten Mal gesehen, wie sich ein Millionenpublikum sammelt, wenn es wieder unter dem Vorwand einer Demonstration zur größten Techno-Party der Welt auf die Straße geht. Im Paralleluniversum nebenan leben die Ärzte. Diese Berliner Band ist eine der erfolgreichsten in Deutschland und wenn sie eine neue Platte veröffentlichen, ist ihnen der Chart-Entry sicher. Hier sind sie mit einem ihrer größten Hits, Männer sind Schweine.